Sie hören Die Geburt des Krieges, wie die Gewalt in die Welt kam. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Blickpunkt: Hohenzollern. Königs- und Kaiserdynastie. Der Kronprinz rief zur Wahl Hitlers auf. Der Historiker Stefan Malinowski schildert, wie sehr die Hohenzollern den Nationalsozialisten den Weg bereiteten und wie die Nachfahren des deutschen Kaisers gegen ihn und andere Wissenschaftler vorgehen. Interview von Tobias Sauer. Herr Dr. Malinowski, der ehemalige Kronprinz Wilhelm, war bekannt als reaktionärer Mann, dem die Republik zuwider war. In Ihrem Buch beschreiben Sie, wie er mit den Nazis zusammenarbeitete. Aber hat Sie diese Erkenntnis wirklich überrascht? Auf den ersten Blick erscheint eine solche Zusammenarbeit naheliegend. Schaut man aber genauer hin, gibt es eben doch eine sehr große Diskrepanz zwischen den Nationalsozialisten einerseits und dem Adel und Hochadel andererseits. Hitlers Bewegung war im Kern kleinbürgerlich, mittelständisch und proletarisch, in den ländlichen Gebieten auch bäuerlich geprägt. Aus der Sicht eines Herzogs oder Fürsten sind das Proleten. Die kommen von unten, sind zu oft betrunken, auch nicht richtig angezogen, wissen nicht mit Messer und Gabel umzugehen. Als Prinz von Preußen ist der Weg zu einer Kollaboration mit SA-Männern aus Berlin-Wedding sehr, sehr weit. Aktuell fordern die Hohenzollern Entschädigung für Enteignungen nach dem Zweiten Weltkrieg. Die sind jedoch ausgeschlossen, wenn der ehemalige Kronprinz den Nationalsozialisten erheblichen Vorschub geleistet haben sollte. Hat er das getan? Aus meiner Sicht als Historiker ist die Antwort ein eindeutiges Ja. Das hat er, und zwar nicht nur einmal, sondern über Jahre hinweg. Seit der Revolution von 1918 haben Kronprinz Wilhelm und seine Familie kontinuierlich an der Zerstörung der Republik gearbeitet. Auch das würde ich hineinrechnen in die Frage der Vorschubleistung. Denn die Zerstörung der Republik war eine Voraussetzung für die Errichtung des Dritten Reiches. Deutlich machen sie das unter anderem am Tag von Potsdam, dem 21. März 1933. Was zeichnet den Tag aus? Dass wir behaupten wollen, dass das gar keine Wirkung gehabt hätte. Warum hat der Kronprinz so eindeutig Stellung bezogen? Ihm ging es um die Wiederherstellung der Monarchie, wobei es dafür keinen konkreten Plan gab. Zu viele Fragen blieben offen. Meinte das nur den Kaiser oder auch die Könige von Bayern und Sachsen? Insofern ist dieser Begriff Monarchie eine eher vage Metapher für Macht und Einfluss. Zum Vorbild für die gesamte europäische Rechte wurde damals Italien, also die Kombination einer Monarchie mit einem faschistischen Führer. Die Rolle der Hohenzollern bei der Machtübertragung an die Nationalsozialisten ist unter Historikern umstritten. Der Preußen-Experte Christopher Clark schrieb etwa, der Kronprinz sei nur eine Randfigur gewesen. Im Grunde genommen versuche ich in meinem Buch genau diesem Eindruck der Randfigur entgegenzutreten. Das Argument der Randfigur ist nur dann haltbar, wenn damit der Mensch Wilhelm gemeint ist, seine persönlichen Qualitäten und Handlungen. Wir müssen aber trennen zwischen der Person einerseits und der Figur und Rolle des Kronprinzen andererseits, die ganz anders wahrgenommen wurde. Was bedeutet das konkret? Immerhin wird auch argumentiert, Wilhelm sei eher unpopulär gewesen. Das scheint mir nicht so sicher. Wilhelm hatte einen eigenen Propagandaapparat, der sich sehr viel Mühe gegeben hat, ihn zu einer modernen Führerfigur umzuformen, auch mit Hilfe von Fotos und Filmaufnahmen. Der Mann sah relativ gut aus, trug schicke Stiefel und grandiose Mäntel. Er hatte verschiedene Schlösser, konnte reiten und fuhr mit Sportwagen durch die Gegend. Er ging schießen, jagen und tanzen, trat mit den schönsten Frauen des Landes auf und verkehrte in der Theaterszene. So unpopulär wirkte er auf mich nicht. Unpopulär war er aber in der Tat bei einem Teil der alten konservativen Eliten, die ihm seine Flucht nach dem Ende des Krieges nicht verziehen haben. Aber selbst da, wenn sie Monarchist sind, können sie den Kronprinzen nicht einfach übergehen oder ersetzen. Um ein Beispiel zu nennen, Der ehemalige Generalstabschef Friedrich Graf von der Schulenburg hat zahlreiche Briefe hinterlassen, in denen er schrieb, was er über die Hohenzollern dachte. Es zeigt sich, er war verzweifelt, dass die Hohenzollern so versagt hätten. Auch Wilhelm hielt er für eine Katastrophe. Aber aus den Briefen wird ebenso deutlich, er konnte die Figur des Kronprinzen trotzdem nicht übergehen. War die wichtigste Propagandaveranstaltung des noch ungefestigten Regimes. Es ging darum, eine absolute Mehrheit für das sogenannte Ermächtigungsgesetz und die Selbstabschaltung des Reichstags zu gewinnen. Zusammen mit konservativen Planern entschieden sich die Nazis für eine Veranstaltung in und um die Garnisonskirche in Potsdam. Die war so etwas wie der heilige Schrein des preußischen Konservatismus. Dort befand sich die Grablege von Friedrich II. Und seinem Vater. Der Tag sollte mit einem Augenzwinkern den preußischen Eliten zeigen: Macht euch keine Sorgen, wir stellen uns in eure Traditionen. Wir arbeiten mit euch zusammen. Dabei spielte der Kronprinz eine symbolisch herausragende Rolle. Er saß prominent platziert in der sogenannten Kaiserinnenloge. Mindestens zwei seiner Brüder waren ebenfalls anwesend, einer in der Uniform der SA, der andere in der des Stahlhelms. Auch bei der Eröffnung des Reichstags in der Krolloper saß der ehemalige Kronprinz wenig später in der Diplomatenloge und applaudierte ostentativ. Wie halfen diese Auftritte den Nazis? Seine Teilnahme am Tag von Potsdam und andere öffentliche Auftritte sind symbolische Akte, mit denen er sich hinter Hitler und das Regime stellte. Wichtig ist, dass er der Sohn des Kaisers war und damit potenziell der Thronprätendent. Als solcher rief er vor den Reichspräsidentenwahlen 1932 zur Wahl Hitlers auf und posierte neben Trägern eines Hitlerplakats. Wenn Sie so wollen, trat er da selbst als Wahlkämpfer auf. Dabei muss man im Kopf behalten, wie diese Figur beachtet wurde, gerade bei konservativen Eliten. Dort war die innenpolitisch wichtigste Frage jener Zeit: Sollen wir mit den Nazis paktieren oder sollen wir versuchen, irgendein Bündnis gegen die Nazis zu formen? Wenn sich Wilhelm zum Abendessen auf Schloss Sizilienhof mit Reichskanzler Brüning traf, dann machte er das in der Rolle des ehemaligen Kronprinzen. Und er gab kontinuierlich die Botschaft aus: Wir müssen und sollten mit den Nationalsozialisten zusammenarbeiten. Ließen sich die konservativen Eliten von all dem beeindrucken? Ich bin kein Freund kontrafaktischer Geschichte, aber in diesem Fall kann man sich ja einmal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn der Kaiser im Exil und sein Sohn öffentlich aufgetreten wären und gesagt hätten: Mit den Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Man wird wohl nicht in Monarchien ist die Thronfolge nun einmal vorgegeben. Ein weiterer Einwand lautet, es habe zwar Kollaborationen gegeben, doch seien diese eher locker und zudem kurzlebig gewesen. Schon 1934 haben die Nationalsozialisten die Feiern zum 75. Geburtstag des Kaisers verboten. Kollaboration bezieht sich immer auf einen bestimmten Zeitabschnitt. Als Hitler Reichskanzler wurde, stellten die Nationalsozialisten zu ihrem Erstaunen fest, sie brauchten die Hohenzollern gar nicht mehr. Schon Ende Juni 1934 konnten sie in der berüchtigten Nacht der langen Messer sogar hohe Offiziere der Reichswehr erschießen. Ohne, dass es viel Aufruhr oder gar Widerstand in monarchistischen Kreisen und im Adel gegeben hätte. Diejenigen, die vorher die Nationalsozialisten unterstützt hatten, hatten sich verrechnet. Insofern nahm die Kollaboration dann tatsächlich ab. Aber im entscheidenden Zeitraum zwischen 1930 und 1934 wurde eben doch zusammengearbeitet. Und auch anschließend endete das nicht völlig. Wilhelm ging nicht ins Exil, sondern schickte im Gegenteil in den folgenden Jahren immer wieder Hurra- und Glückwunsch-Telegramme an Hitler. Seit mehreren Jahren haben sie persönlich anwaltliche Auseinandersetzungen mit den Nachfahren des Kronprinzen. Hat es sie überrascht, als Historiker so viel juristische Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen? Das war in der Tat überraschend. Zum Weihnachtsfest 2015 bekam ich einen Brief von der Hamburger Staatsanwaltschaft. die eröffnete ein Ermittlungsverfahren. Es ging um den Vorwurf des Verrats von Privatgeheimnissen. Das stützte sich auf einen Artikel, den ich im August 2015 für die Zeit geschrieben hatte. Eine verstörende Erfahrung. Ich habe das über einen Anwalt erwidern lassen, worauf das Verfahren eingestellt wurde. Dennoch kostete das Geld, Zeit und Nerven. 4 Jahre später wiederholte sich alles in geballter Form. Ich wurde 3-mal abgemahnt. Neben mir traf es viele weitere, die sich zu den Hohenzollern geäußert hatten. Journalisten, Autoren, Blogger. Ich kenne aus der bundesrepublikanischen Geschichte keinen Fall, bei dem jemand versucht hat, mit juristischen Mitteln so massiv auf Historiker und Öffentlichkeit Druck auszuüben. Fühlten Sie sich eingeschüchtert? Anfangs ja, massiv. Mittlerweile nicht mehr, weil ich glaube, dass die Positionen, die die Kolleginnen und Kollegen und ich vertreten haben, sachlich richtig sind. Selbst wenn man mir nachweisen könnte, dass ich einzelne Fehler gemacht hätte, hielte ich die Vorgehensweise immer noch für überzogen, wenn nicht skandalös. In Ihrem neuen Buch »Die Hohenzollern und die Nazis« beschäftigen Sie sich wieder mit dem Thema. Haben die juristischen Konflikte bei Ihnen eine Art Widerspruchsgeist wachgerufen? Jetzt, nach 2,5 Jahren Arbeit an dem Thema, würde ich mich gerne wieder um andere Dinge kümmern. Aber ohne die juristischen Angriffe hätte ich dieses Buch nicht geschrieben. Ich glaube, dass das bei vielen Angegriffenen ähnlich war. Nach einem Moment der Hilflosigkeit fühlten sich wohl viele der Betroffenen motiviert, inhaltlich und auch juristisch dagegen zu halten. Für mich selbst war auch wichtig, dass ich sehr viel Zuspruch bekommen habe von Journalisten, Juristen, Historikern, Archivaren, Leserbriefschreibern und von Leuten, die meine Empörung geteilt haben. Dadurch habe ich den Eindruck gewonnen, dass es sich lohnt, dabei zu bleiben. Eine Einzelperson hätte dem Druck kaum standhalten können. Nützliche Idioten. Es geht um sehr viel Geld. Was die Hohenzollern wollen und welche historische Frage zunächst geklärt werden muss. Von Tobias Sauer. Mehr als 100 Jahre nach der Revolution von 1918-19 haben die Nachfahren des letzten deutschen Kaisers einen Sturm der Entrüstung entfacht. Spiegelautor Stefan Kuzmani warf ihnen die Beleidigung der Republik vor. Publizisten und Politiker arbeiten sich empört an ihnen ab. Auch der TV-Satiriker Jan Böhmermann nahm sich die adeligen Hohenzollern Schlawiner vor. Die Nachfahren fordern vom Staat Entschädigung für Ländereien, Immobilien und Kunstschätze, die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden. Medienberichten zufolge geht es um 3-stellige Millionenbeträge sowie um ein unentgeltliches Wohn- und Nutzungsrecht auf Schloss Zizilienhof bei Potsdam. Schon nach dem Ersten Weltkrieg schien die politische Geschichte der Hohenzollern-Dynastie vorbei zu sein. Am 9. November 1918 rief der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann die Republik aus. Kaiser Wilhelm II. Und der Kronprinz Wilhelm gingen in die Niederlande ins Exil. Gleichwohl erhielten die Hohenzollern große Vermögen als Privatbesitz zugesprochen, sowie erhebliche Geldzuwendungen. Lange hoffte der Ex-Kaiser, auf den Thron zurückkehren zu können. Auch sein Sohn Wilhelm arbeitete auf die Abschaffung der Republik hin. Selbst den Nationalsozialismus unterstützte er und sprach sich öffentlich für die Wahl Hitlers aus. Sein Bruder August Wilhelm trat gar der NSDAP und der SA bei. Die Nazis sahen in den Prinzen und anderen Hohenzollern nützliche Idioten, wie die Historikerin Karina Urbach formuliert, denn sie wollten so im ultrakonservativen Lager Unterstützung erlangen. Bis heute ist Burg Hohenzollern bei Hechingen in Baden-Württemberg im Besitz der Familie. Die Grundstücke in den sowjetisch besetzten Gebieten hingegen wurden enteignet. Und um diese Enteignung geht es in den aktuellen Verhandlungen. Entschädigungen sind laut Gesetz nur zulässig, wenn die Enteigneten der NS- oder der SED-Diktatur nicht erheblichen Vorschub geleistet haben. Ob sie dies getan haben, ist unter Historikern wie Juristen umstritten. Mittelalter. Von wegen hoch zu Ross. Die Ritter zogen auf Pferden in die Schlacht, die nicht größer waren als heutige Ponys. Das zeigen Analysen von Knochen in England. Kaum ein Tag, an dem Historiker nicht einen Mythos zerstören. So mag uns das Kino zwar weismachen, dass Ritter im Mittelalter auf hochgewachsenen Pferden über die Schlachtfelder donnerten, doch englische Archäologen wissen es besser. Sie haben in einer umfangreichen Studie nachgewiesen, dass die Größe eines damaligen Schlachtrosses in etwa der eines 11-jährigen Kindes von heute entspricht. Die Forscher haben Pferdeknochen von 171 archäologischen Stätten aus der Zeit zwischen 300 und 1650 nach Christus analysiert. Es zeigte sich, dass die Widerristhöhe, die Schulterhöhe, der Pferde oft weniger als 1,40 Meter betrug. Eine Ausnahme bildete ein normannisches Pferd, das um 1,52 Meter maß, was heute einem kleinen Reitpferd entspricht. Bei der Zucht der Kriegspferde ging es offenbar nicht um Größe, sondern darum, den verschiedenen Taktiken auf dem Schlachtfeld und Turnierplatz gerecht zu werden. Da ein Ritter mitsamt Rüstung bis zu 130 Kilogramm wog, war die Züchtung eines schweren und dennoch wendigen Kriegspferdes mit Ausdauerkraft von größter Bedeutung. Erst nach 1500 näherten sich die Stockmaße der Pferde denen von heute an. Die Pferde erreichten ab dieser Zeit die Maße eines modernen Warm-, Kalt- und Zugpferdes, die zwischen 1,48 Meter und 2,05 Meter groß werden können. Zeitzeichen 27.04.1972. Der spannendste Moment im Deutschen Bundestag. Das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt scheiterte an zwei bestochenen Abgeordneten der Union. Über 400.000 Menschen von Flensburg bis München gehen für ihren Willy auf die Straße, als bekannt wird, dass die CDU den SPD-Bundeskanzler Brandt stürzen will. Die CDU möchte die Ratifizierung der Ostverträge verhindern. Mehrere Parlamentarier sind zuvor von der FDP oder sogar SPD zur CDU gewechselt. Dem konstruktiven Misstrauensvotum gegen die sozialliberale Regierung scheint der Erfolg sicher zu sein. Oppositionsführer Rainer Barzel steht im April 1972 kurz davor, fünfter Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Am Tag der Abstimmung steht die Republik still. Rainer Barzels versteinertes Gesicht geht in die Geschichte ein, als das Ergebnis bekannt gegeben wird. Er erhält nur 247 statt der erforderlichen 249 Stimmen für die absolute Mehrheit. Später stellt sich heraus, dass zwei Abgeordnete der Union, Julius Steiner und Leo Wagner, nicht für die Amtsenthebung Brandts stimmten, weil sie von der Stasi bestochen worden waren. Brandts Sieg bei dem Votum im Bonner Bundestag am 27. April wird spontan auf den Straßen gefeiert. Zwei Jahre später muss er wegen des Stasi-Agenten Günther Guillaume zurücktreten. Prolog: Die Geburt des Krieges. Die dunkle Seite der Zivilisation. Mit der Sesshaftigkeit und dem Handel beginnt unter den Menschen auch eine feindselige Zwietracht, die immer größere Kreise zieht. Anthropologie. Von Natur aus kriegerisch? Jahrhundertelang werden Naturvölker als friedlich verherrlicht, bis in den 1960er Jahren ein Forscher von Dauerkriegen bei den Indianern um Amazonas berichtet. Was stimmt nun wirklich? Von Frederik Seeler. Die Krieger lauern im Dickicht. Ihre Gesichter, Beine und Arme haben sie mit Kohleschwarz angemalt, damit man sie im Unterholz nicht sieht. In den Händen halten sie Bögen und Pfeile aus angespitztem Bambus. Vor ihnen auf einer Lichtung hier im Amazonas-Regenwald liegt das feindliche Dorf, das gerade erwacht. Frauen verlassen die Hütten und laufen zum Feld, um Maniokpflanzen zu ernten. Ein junger Mann kommt aus dem Dorf, klettert eine Palme hoch, um in der Krone Früchte zu pflücken. Da springen die Angreifer aus ihrem Versteck. Sie spannen die Bögen und zielen auf den Mann in der Palme. Pfeile zischen durch die Luft, schlagen in seinen Rücken ein. seine Hände erschlaffen. Wie eine reife Frucht fällt er 10 Meter in die Tiefe und schlägt auf dem Boden auf. Da sind die Krieger schon wieder im Dickicht verschwunden, rennen davon zurück zu ihrem Dorf. Sie müssen sich auf den Gegenangriff vorbereiten, denn der Krieg zwischen den Yanomami im Urwald des Amazonasgebiet hört nie auf. Das zumindest behauptet der amerikanische Anthropologe Napoleon Shacknan, als er diesen Angriff im Januar 1965 beschreibt. In den 1960er Jahren erforscht er das indigene Volk der Yanomami. Mehrere Jahre verbringt er in ihren Dörfern. Er dokumentiert sorgfältig, wie diese Menschen fernab der Zivilisation leben, was sie essen, woran sie glauben, welche Drogen sie nehmen und vor allem, wie sie kämpfen. Er hält dieses Volk für besonders gewalttätig und will wissen, was die Aggressivität auslöst. Dahinter steht für ihn eine grundsätzliche Frage: Ist der Mensch im Naturzustand gut und friedlich? Oder sind Krieg und Gewalt Teil der menschlichen Natur? Vielleicht sogar ein evolutionärer Vorteil. Shacknan erklärt die Aggressivität der Yanomami mit einer bis heute strittigen These. Für ihn sind wartet. Eigentlich möchte Shacknan Verwandtschaften im Dorf untersuchen und herausfinden, welche Vorteile die Dorfbewohner daraus im Alltagsleben ziehen. Doch früh fasziniert ihn etwas anderes: die Gewalt, die das Leben der Yanomami bestimmt. Viele Anthropologen glauben damals an die Idee eines edlen Wilden, basierend auf den Schriften von Jean-Jacques Rousseau. Im sogenannten Naturzustand, also ohne Zivilisation, lebt der Mensch in Frieden, so heißt es bei ihm. Erst die Gesellschaft und vor allem Eigentum habe Konkurrenz geschaffen und Gewalt ausgelöst. Einige Anthropologen entwickeln die Idee weiter. Sie geben der europäischen Kolonialisierung und dem Kapitalismus die Schuld daran, dass die Naturvölker Gewalt kennengelernt haben. Doch Shacknan beobachtet, dass die komplett isolierten Yanomami besonders gewalttätig miteinander umgehen. Sie befinden sich in einem chronischen Kriegszustand, schreibt er. Die Auslöser der Gewalt seien meist persönliche Kränkungen. Ein Mann beschuldigt einen anderen, über ihn gelästert zu haben oder seine Frau verführen zu wollen. So kommt es zu rituellen Kämpfen. Die Männer schlagen mit Stöcken und Knüppeln aufeinander ein, bis Arme und Schultern brechen, manchmal bis Schädel aufplatzen. Oft eskalieren die Stockkämpfe zu Massenschlägereien. Das führt dazu, dass sich Dörfer aufspalten. Die besiegten Männer ziehen mit ihren Frauen weiter und gründen an anderer Stelle im Regenwald eine neue Siedlung. Auch die Dörfer bekriegen einander. Ein Dorf wirft dem anderen vor, mit Magie eine schlechte Ernte oder ein Kindstod verursacht oder aber eine giftige Schlange geschickt zu haben. Die Verschwörungstheorien führen zu Krieg. Meist laufen die Kämpfe ab wie eingangs beschrieben. Krieger eines Dorfs lauern vor dem anderen Dorf, töten einen Bewohner mit Pfeilen oder Knüppeln und fliehen. Das überfallene Dorf rächt sich mit einem Gegenangriff. Sie verschleppen Frauen, die gerade auf dem Feld arbeiten. Das andere Dorf muss erneut angreifen, um die Frauen zu befreien und sich zu rächen. Es folgt eine endlose Spirale an Angriffen und Gegenangriffen, die Jahre andauern kann. Jeder vierte Mann stirbt durch Gewalt, schreibt Shacknan. Frauen leben in konstanter Angst, verschleppt und vergewaltigt zu werden. Der Anthropologe gilt unter den Yanomami als neutral, trotzdem schläft er mit geladener Schrotflinte. Er wechselt zwischen den dort ausgerechnet jene Stammesmitglieder schuld daran, die nur selten kämpfen, die Frauen. In den 1960er Jahren ist die Anthropologie ein beliebter Studiengang in den USA und in Europa. Anthropologen gelten als mutige Entdecker, reisen in die entlegensten Wälder und Täler von Brasilien und Neuguinea, um die letzten primitiven Völker zu erforschen, bevor die Zivilisation sie erreicht. Sie versprechen sich davon, die menschliche Entwicklung in einem früheren Stadium beobachten zu können. Oft verfassen sie über ihre Exkursionen Bestseller, wie etwa der Franzose Claude Lévi-Strauss, der in seinem Buch »Traurige Tropen« das Leben indigener Völker in Brasilien beschreibt. Das inspiriert wohl auch den 26-jährigen Doktoranden Napoleon Shacknan von der University of Michigan. An der Uni hört er erstmals von der Volksgruppe der Yanomami, die tief im Amazonas-Regenwald siedelt. Etwa 20.000 Menschen vermutet man im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Venezuela, aufgeteilt auf viele kleine Dörfer. Sie wohnen in einfachen Hütten aus Palmenblättern, bauen auf Feldern Bananen und Maniok an und jagen Tapire. Bis auf einige Missionare hat noch niemand ihre Dörfer betreten, ein ideales Studienobjekt für einen ehrgeizigen Anthropologen. Shacknam bewirbt sich für ein Stipendium und reist 1964 nach Venezuela. Mit einem Motorboot fährt er über Flüsse in den Regenwald hinein. Bei sich trägt er eine Hängematte, Gaskocher, Haferflocken, Aspirin, Notizbücher, ein Aufnahmegerät und eine Schrotflinte. Mit Hilfe eines Missionars findet er ein Dorf der Yanomami. Sein erster Kontakt mit den Indigenen kostet ihn beinahe das Leben. Ich blickte auf und erschrak, als ich ein Dutzend nackter, verschwitzter, hässlicher Männer sah, die nervös ihre Pfeile auf uns richteten. Doch die Yanomami erkennen den Missionar und senken ihre Bögen. Shacknam verbringt mehrere Monate im Dorf, baut Vertrauen zu den Leuten auf, lernt die Sprache und schenkt ihnen kleine Angelhaken, um Informationen zu bekommen. Er dokumentiert, dass die Yanomami-Männer mehrere Frauen heiraten, dass sie sich fast ausschließlich von Kochbananen ernähren und ein Pulver schnupfen, das ihren Schleim grün färbt, eine halluzinogene Droge. In einem Zwischenbericht an seine Frau funkt er, die Yanomami seien noch etwas primitiver als er, waffern hin und her, um mehr über die Kriege zu erfahren. Die Anführer der Dörfer beschreibt er als Machiavellisten. Besonders die kleineren, schwächeren Dörfer seien darauf bedacht, aggressiv aufzutreten, um größere Feinde abzuschrecken oder durch Präventivangriffe einen Vorteil zu gewinnen. Die Dörfer bilden auch Allianzen und manchmal kommt es zu Verrat. Shacknam beobachtet, wie ein Dorf Vertreter eines anderen Dorfes zu einem Festessen einlädt. Sie reden, schnupfen zusammen halluzinogenes Pulver, trinken Kochbananensuppe. Dann, in der Nacht, fallen die Gastgeber über ihre Gäste in den Hängematten her, spalten ihnen die Schädel und zwingen ihre mitgereisten Frauen zur Heirat. Als Shacknam nach 15 Monaten den Regenwald verlässt, veröffentlicht er ein Buch mit dem Titel Yanomami, das gewalttätige Volk. Sein Bericht über die brutalen Indigenen wird zum Bestseller. Er verkauft 1 Million Exemplare, erzählt im Fernsehen von seinen Abenteuern. Shacknam entwickelt einen darwinistischen Ansatz, um die Gewalt bei den Yanomami zu erklären. Bei den Männern gäbe es große Konkurrenz um Frauen. Aggressive Männer seien für die Yanomami-Frauen attraktiver. Durch Verschleppung und Vergewaltigung könnten die Männer zudem ihre Gene an mehr Nachkommen weitergeben. Viele bekannte Anthropologen widersprechen der These. Von Rousseau und Marx beeinflusst, sehen sie eher materialistische Gründe für die Gewalt. Indigene Völker würden nur um knappe Ressourcen kämpfen, Essen und Land, nicht aber um Frauen. Shacknam entgegnet, dass es Land und Essen im Regenwald in großen Mengen gäbe. Er reist erneut in den Regenwald und erhebt Daten. Er dokumentiert in einem Dorf der Yanomami, wie viele Nachkommen ein Krieger zeugt. 1988 publiziert er seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science. Demnach haben Männer, die mindestens eine Person im Kampf getötet haben, im Durchschnitt 4,91 Kinder. Männer im gleichen Alter, die noch nicht getötet haben, nur 1,59. Jacques Lissot, ein französischer Forscher, der ebenfalls mehrere Jahre in Yanomami-Dörfern gelebt hat, kommt zu einem anderen Ergebnis. Aggressive Krieger seien oft Angriffsziele anderer Krieger und stürben früher. Seine Stichproben ergeben, dass Krieger nicht mehr Kinder zeugen als andere Männer. Auch wirft er Shacknam vor, in seinen Büchern die Gewalt zu stark zu betonen. Die Yanomami können brutal und grausam sein, aber auch zart, sensibel und liebevoll, schreibt er. Zwischen Kriegen gäbe es lange Friedenszeiten. Bis heute dauert die Debatte an. Die New York Times nennt Shacknam in einem Artikel unseren kontroversesten Anthropologen. Während die Forscher sich streiten, lernen die Yanomami im Regenwald neue Gewalt kennen, die der zivilisierten Welt. In den 1970er und 1980er Jahren dringen immer mehr Goldsucher und Holzfäller in das Gebiet des Amazonas ein. Sie erschießen Yanomami, die ihnen in die Quere kommen. Auch Shettons Bücher schaffen Probleme. Nicht nur Wissenschaftler interessieren sich nun für das Volk, sondern auch Touristen, Journalisten und die Regierung. Hubschrauber mit Fernsehteams landen im Regenwald und bringen neue Krankheitserreger mit. Etwa 20% der Yanomami sterben Ende der 1980er Jahre an einer eingeschleppten Masernepidemie. Noch heute leben die Yanomami teilweise isoliert im Regenwald, doch viele ihrer Kinder gehen in Brasilien oder Venezuela zur Schule. Vertreter der Yanomami fliegen zu Konferenzen in die USA, setzen sich für den Schutz des Amazonas ein. Einer von ihnen, Davi Kopenawa, äußerte sich in einem Interview zu Shacknons Beobachtungen, dass die Yanomami besonders gewalttätig seien. Ja, die Yanomami kämpfen viel, sagte er. Aber auf seinen Reisen in Europa und den USA habe er gemerkt, sie sind nicht gewalttätiger als andere Menschen. Blick ins Tierreich. Krieg der Schimpansen. Auch unsere nächsten Verwandten tragen organisierte Konflikte aus. Sie verteidigen ihr Gebiet und töten Rivalen im Kampf um Nahrung und Weibchen. Von Michael Feldhoff. Es ist noch nicht lange her, da geisterte diese Geschichte durchs Internet. In einem indischen Dorf rotteten sich angeblich Affen zusammen, um einen Rachefeldzug zu starten. Auslöser seien streunende Hunde gewesen, die zuvor ein Affenbaby getötet hätten. Daraufhin schleppten die Affen die Hunde auf Bäume und hohe Gebäude und warfen die Vierbeiner in die Tiefe. Von bis zu 250 getöteten Hunden war die Rede. Videos über die Killeraffen von Mayal Gaon verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken. Vor 50 Jahren wäre die Geschichte noch als unglaubhaft abgetan worden. Inzwischen haben aber Verhaltensstudien gezeigt, dass unsere nächsten Verwandten im Tierreich zu organisierter Gewalt fähig sind, was den Verdacht geschürt hat, dass uns Kampf und Krieg gleichsam in den Genen liegen. Am berühmtesten ist sicherlich die Forscherpionierin Jane Goodall. Als sie Anfang der 1960er Jahre zum ersten Mal nach Tansania reist, um Menschenaffen zu beobachten, ist sie gerade mal Mitte 20 und hat weder ein einschlägiges Studium noch Erfahrungen im Bereich der Verhaltensforschung. Anfangs begutachtet die Britin die Tiere noch aus respektabler Entfernung. Erst als die Schimpansen sich an ihre Anwesenheit gewöhnen und sie akzeptieren, nähert sie sich und stellt in kürzester Zeit alle gängigen Erkenntnisse über die Primaten auf den Kopf. So beobachtet sie Schimpansen beim Verzehr von Fleisch und widerlegt damit die Annahme, dass sich Schimpansen rein vegetarisch ernähren. Sie wird Zeugen, wie eine Gruppe Schimpansen ein Buschschwein verzehrt und sieht Primaten, die einen roten Stummelaffen auf einen Baum treiben, töten und verspeisen. Als ein Affe gezielt einen Ast nutzt, um an Ameisen im Inneren eines Baumstamms heranzukommen, gelangt Goodall zu dem Schluss, wenn Schimpansen Gewehre und Messer hätten und wüssten, wie man mit ihnen umgeht, sie würden sie benutzen wie der Mensch. Die Verhaltensforscherin ist schon mehrere Jahre in Tansania, als das Ereignis stattfindet, mit dem sie heute zuallererst in Verbindung gebracht wird, dem Schimpansenkrieg von Gombe. Im Gombe Stream Nationalpark leben 1974 zwei Schimpansengruppen, die Kasakelas im Norden und die Kahamas im Süden. Beide Gruppen entstammen derselben Urgemeinschaft, die sich 3 Jahre zuvor aufgeteilt hat. Die Forscher vermuten, dass die Ursprungsgruppe zu groß geworden war und sich schon früh Rivalitäten innerhalb der Gemeinschaft aufgetan hatten. Die Kasakela-Gruppe besteht aus 8 Männchen und 12 Weibchen, während die Kahama-Gruppe 7 Männchen und 3 Weibchen umfasst. Zu den ersten kämpferischen Auseinandersetzungen kommt es am 7. Januar 1974, als 6 Kasakela-Männchen den auf einem Baum befindlichen Schimpansen Godi der Kahama-Gruppe umzingeln, vom Baum herunterholen und töten. Es ist die erste bekannte Situation, in der ein Schimpanse absichtlich einen anderen umbringt. In den nächsten 4 Jahren, so dokumentiert es Jane Goodall, töten die Männchen der Kasakela-Gruppe alle Männchen der Kahama-Gruppe. Auch eines der Weibchen wird umgebracht, 2 andere Weibchen sind fortan unauffindbar und 3 werden in die Kasakela-Gruppe eingegliedert. Brutaler Höhepunkt ist das Verhalten einer ranghohen Schimpansenmutter, der Kasakela. Sie tötet ein Kind der anderen Gruppe und trinkt das Blut des Jungtieres. Offensichtlich sind Schimpansen nicht nur zum Krieg gegen Artgenossen fähig, sondern können auch zu Kannibalismus übergehen. Die Auseinandersetzungen in Gombe belegen, dass gewalttätige Konflikte zwischen Gruppen eng mit den sozialen Beziehungen innerhalb der jeweiligen Gruppe in Zusammenhang stehen. Schimpansen verhelfen sich gegenseitig zur Macht, indem sie Allianzen schmieden. Sie sind großartige Netzwerker und verbünden sich, um stark zu sein, so wie es die Menschen auch tun. An Kriegen nehmen sowohl Männchen als auch Weibchen teil. Studien belegen, es gibt 3 Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Tiere mitmachen. Erstens, wenn viele Individuen zusammenkommen. Zweitens, wenn Verwandte der mütterlichen Linie sich beteiligen. Und drittens, wenn nicht verwandte soziale Bindungspartner dabei sind. Max-Planck-Forscher haben gezeigt, dass die Bedrohung durch feindliche Gruppen sich negativ auf den Fortpflanzungserfolg der Schimpansen und auf die Größe ihres Reviers auswirkt. Andererseits erhöht die Rivalität den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe. Bei den Schimpansen gibt es eine Verbindung zwischen starken, dauerhaften sozialen Beziehungen und riskanten kollektiven Haltungen, die in Kriege münden, so die Wissenschaftler. Hier zeigt sich eine Parallele zum Menschen, der sich eher riskanten Unternehmungen anschließt, wenn seine wichtigsten Bindungspartner mitmachen, seien es Verwandte oder Freunde. Mit einem Unterschied: Menschen können frei entscheiden, wie brutal sie vorgehen. Auch wenn Schimpansen die Intelligenz besitzen, Werkzeuge herzustellen, so sind diese nicht unbedingt hilfreich für die Tiere. Denn die Waffen müssen transportiert werden, was für Menschen dank ihres aufrechten Gangs leichter ist als für Affen. Außerdem ist die ungeheure Beißkraft der Zähne meist ein viel effektiveres Mittel für die Tiere, um einen Feind zu töten. Es gibt aber Aufzeichnungen, nach denen Schimpansen bei Angriffen durch Leoparden Stöcke eingesetzt haben, um die Großkatzen zu vertreiben. Auch wenn es bei Kämpfen wie dem geschilderten in erster Linie um territoriale Ansprüche zwischen rivalisierenden Artgenossen geht, bisweilen greifen Schimpansen sogar Gorillas an, wie Vorfälle im Loango-Nationalpark in Gabun 2019 zeigen. Der Umgang zwischen den beiden Menschenaffenarten ist dort eigentlich entspannt. Aber als im Nationalpark die Nahrung knapp wird, attackieren rund 30 Schimpansen 7 Gorillas und töten 2 Gorilla-Kinder. Da nutzte es den großen Affen auch nichts, dass sie wesentlich stärker waren. Gegen die Übermacht der Schimpansen hatten sie keine Chance. Was die Killeraffen von Mayal Gaon anbelangt, so hat die Geschichte eine ganz spezielle Wendung genommen. Nachforschungen ergaben, dass es sich nicht um eine ganze Affenhorde handelte, sondern lediglich um ein einzelnes Paar. Wie es scheint, hatten die Affen auch keine Rachegelüste, im Gegenteil. Sie hatten die Hunde aus Zuneigung entführt, um sie als Haus- und Kuscheltiere zu pflegen. Den gekidnappten Hunden allerdings nützte das wenig. Sie sind, so die Berichte, entweder verhungert oder beim Fluchtversuch aus den Baumkronen, in denen die Affen leben, abgestürzt. Auch Liebe kann tödlich sein. Ameisen. Aus Prinzip aggressiv. Hätten sie Atombomben, hätten sie die Welt längst ausgelöscht. Diese Spezies führt schrankenlos Krieg. Von Michael Feldhoff. Wenn wir Ameisen mit Krieg in Verbindung bringen, stellen wir uns riesige Armeen vor, die aufeinander losgehen und sich gegenseitig vernichten. Aber mit welcher Brutalität, Raffinesse und Heimtücke das wirklich geschieht, erstaunt dann doch. Wenn Ameisen im Besitz von Nuklearwaffen wären, würden sie die ganze Welt wahrscheinlich innerhalb von einer Woche auslöschen, schreibt der renommierte Ameisenforscher Bert Hölldobler. Sie übertreffen an organisierter Bosheit bei weitem uns Menschen. Die Außenpolitik dieser Insekten sei ständige Bedrohung der Territorialgrenzen benachbarter Kolonien und, falls möglich, die totale Vernichtung des Nachbarvolkes. Ameisen gibt es seit 160 Millionen Jahren. Mehr als 16.000 verschiedene Spezies leben auf der Erde. Jedes hundertste Tier auf der Welt ist eine Ameise. Eine einzige Ameise ist machtlos. Zusammen leisten sie Unglaubliches. Wenn Ameisenheere auf Invasionszüge gehen, töten sie manchmal über 500.000 gegnerische Individuen täglich. Sie sind maßlos in ihrer Kriegsführung und wenden raffinierte Taktiken an. Sie graben Tunnel in fremde Hügel und versklaven ganze Staaten mit einem Duftstoff. Die in Afrika und Mittelamerika heimischen Treiberameisen sind sogar so weit gegangen, dass sie gar keinen festen Standort mehr haben. Zwischen den Ortswechseln des ganzen Staates veranstalten sie Raubzüge, an denen Hunderttausende teilnehmen und alles erbeuten und fressen, was ihnen über den Weg läuft. Ein besonders ausgeklügeltes Beispiel biochemischer Kriegsführung liefern sich die Feuerameise und die sogenannten Crazy Ants im Süden der USA. Wenn die Crazy Ants eine Ladung Feuerameisengift abbekommen, nehmen sie mit ihren Mundwerkzeugen ein Sekret von ihrem Hinterleib auf und schmieren sich damit ein. Bei dem Stoff handelt es sich um ein Gegenmittel, das die Wirkung des Giftes aufhebt. Die Feuerameise, die aufgrund ihres Giftes eigentlich als unbesiegbar gilt, muss daher mehr und mehr zurückweichen. Ameisen opfern sich wie selbstverständlich für ihre Kolonie. Arbeiterinnen einer Ameisenart in Malaysia sind mit zwei Drüsen ausgestattet, die mit giftigen Sekreten gefüllt sind und von der Kieferbasis bis zum hinteren Körperende verlaufen. Im Kampf zieht die Kamikaze-Ameise ihre Bauchmuskeln so heftig zusammen, dass ihre Körperwand aufbricht und das Gift auf den Feind spritzt. Hauptsache, der Gegner ist tot, auch wenn man selbst dabei draufgeht. Erstes Kapitel: Stein. Steinzeit. Zehntausende Jahre lang lebt der moderne Mensch, ohne Spuren von kriegerischer Gewalt zu hinterlassen. Das ändert sich, als er sesshaft wird. Vom Frieden zum Morden. Altsteinzeit. Als noch Frieden auf Erden ist. Es gibt keine Hinweise, dass die Menschen in der Altsteinzeit Krieg führten. Trotzdem verschwanden die Neandertaler vor 40.000 Jahren. Welche Rolle in dem Drama spielten unsere Vorfahren? Von Karin Feuerstein-Prasser. Man schreibt das Jahr 1899, als der kroatische Geologe Dragutin Kramberger zu einer Forschungstour aufbricht. Eigentlich will er auf einem Hügel in der Nähe des Ortes Krapina nur einige Gesteinsproben entnehmen, doch dann macht er eine unerwartete Entdeckung. Unter einem mächtigen Felsüberhang findet er im Erdreich menschliche Überreste, Zähne und Knochenfragmente. Wie Untersuchungen ergeben, hat man hier vor langer Zeit wohl eine ganze Sippe begraben, Verwandte des modernen Menschen, Neandertaler. Zwar ist die Todesursache ungeklärt, doch die Knochen der Verstorbenen weisen auffällige Brandflecken und Schnittmarken auf. Es könnte sich um die Überreste einer Kannibalenmahlzeit handeln. Krambergers Entdeckung kommt der Forschung wie gerufen. Zeitgenössische Wissenschaftler suchen schon lange nach der Ursache für das Verschwinden des Neandertalers vor rund 40.000 Jahren. Nun scheint des Rätsels Lösung auf der Hand zu liegen. Aus der Sicht der Forscher spricht alles dafür, dass bei Krapina im Norden Kroatiens eine Schlacht stattgefunden haben muss, der vielleicht letzte Kampf des Neandertalers gegen Homo sapiens. Und nachdem die Neandertaler besiegt und getötet waren, wurden sie von den Siegern verspeist. Doch dann bricht die These vom ersten Krieg der Weltgeschichte wie ein Kartenhaus zusammen. Es stellt sich heraus, dass die Knochen von Krapina 130.000 Jahre alt sind, während der moderne Mensch erst um 45.000 vor Christus in Europa auftauchte. Auch die kannibalischen Praktiken sind bald geklärt. Man kennt sie aus anderen Kulturen, in denen es üblich war, Fleisch und Knochenmark der Toten zu verzehren. Dabei handelt es sich keineswegs um die Schändung der Verstorbenen, im Gegenteil. Die Praktiken zeugen von einem besonders sorgsamen und spirituellen Umgang mit dem Tod, denn auf diese Weise sollte die Seele im Körper des Lebenden weiter existieren. Und dennoch, nachdem sich der Neandertaler unter schwersten klimatischen Bedingungen rund 150.000 Jahre lang in Europa behaupten konnte, ist er vor etwa 40.000 Jahren von der Erde verschwunden. Warum? Lange Zeit hieß es, der vermeintlich überlegene moderne Mensch habe seinen Verwandten ausgerottet. Aber warum hätte er das tun sollen? Zu jener Zeit lebten nur 250.000 Menschen im eisfreien Raum Europas, vergleichbar mit der Einwohnerzahl der Stadt Aachen. Sie verteilten sich über das heutige Deutschland, Frankreich, Spanien und den Balkan. Begegnungen zwischen den umherziehenden Neandertalern und Homo sapiens dürften eher selten gewesen sein. Und selbst wenn, war ein Kampf um die Reviere unnötig, denn es gab genügend Platz und Ressourcen für alle. Natürlich ist es möglich, dass solche Aufeinandertreffen nicht immer friedlich verliefen, aber für eine gezielte Ausrottung der Neandertaler gibt es keinerlei Indizien. Im Gegenteil. Allem Anschein nach fand sogar ein kultureller Austausch statt, sodass einer von den Erfahrungen des anderen lernen konnte. Dass der Neandertaler ausgestorben ist, muss also andere Gründe haben. Inzwischen sind sich die Wissenschaftler einig, dass die einzig plausible Erklärung in der geringeren Fruchtbarkeit unseres Vetters liegt, wohingegen sich Homo sapiens erstaunlich rasch vermehrte. Der Neandertaler wurde also nicht ausgerottet, sondern über einen Zeitraum von 5000 Jahren vom modernen Menschen verdrängt. Doch ist er wirklich ganz von der Erde verschwunden? Erst unlängst hat die Forschung Erstaunliches herausgefunden. Die heutigen Europäer, Asiaten und Australier tragen etwa 2% Neandertaler-DNA in ihrem Erbgut. Das heißt, dass es nicht bei kulturellem Austausch geblieben ist. Neandertaler und Homo sapiens hatten auch sexuelle Kontakte und haben gemeinsame Kinder gezeugt. So lebt der Neandertaler in uns weiter. Zunächst kennt auch Homo sapiens keinen Krieg, sondern lebt allem Anschein nach noch lange Zeit in Frieden. Natürlich hat man Skelette gefunden, die Anzeichen tödlicher Verletzungen oder Spuren von Waffengewalt aufweisen. Aber zum einen sind sie vergleichsweise selten, zum anderen müssen nicht unbedingt Menschen gegen Menschen gekämpft haben. Es kann sich durchaus um Jagdunfälle handeln. Zwar ist nicht auszuschließen, dass es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen gekommen ist, zu eskalierenden Streitigkeiten, Raubüberfällen oder Mord. Für kriegerische Aktionen aber, also einen bewaffneten Kampf zwischen verfeindeten Gruppen, fehlen jegliche Beweise. Bis zum Nachweis des Gegenteils kann man davon ausgehen, dass die Altsteinzeit zumindest weitgehend friedlich war. Das bleibt in Europa auch noch nach 10.000 vor Christus für eine ganze Weile so. Weshalb hätten die Menschen auch Krieg führen sollen? Nach dem Ende der Eiszeit herrscht hier ein mildes, feuchtwarmes Klima, das eine üppige Vegetation beschert. Es ist genügend Nahrung für alle vorhanden. Und doch beginnt der Mensch ab 10.000 vor Christus seinen Lebensraum nachhaltig zu verändern. Waren die Menschen der Altsteinzeit noch Nomaden, die stets dorthin zogen, wo Nahrung zu finden war, bleiben ihre Nachfahren nun zunehmend einem Ort treu. Die Reviere schrumpfen. Ein an einen festen Standort gebundenes Leben ermöglicht die Entwicklung neuer Technologien. Steingeräte können in immer kleinerer Form hergestellt werden, darunter scharfe Pfeilspitzen, die die neuen Jagdmethoden mit Pfeil und Bogen noch effektiver machen. Und nicht nur das. Ab 7000 vor Christus findet man an menschlichen Skeletten zunehmend Spuren von Verletzungen, die sowohl von Pfeilen als auch von Keulen herrühren, deren Köpfe inzwischen aus Steinen hergestellt werden. Die Gesellschaft der mittleren Jungsteinzeit wird aggressiver, vielleicht weil sie sich zu spalten beginnt. Während die einen sesshaft werden und in Europa zwischen 5800 und 4000 vor Christus mit Ackerbau und Viehzucht beginnen, bleiben andere ihrer Lebensweise als Jäger und Sammler treu und betrachten das Land noch immer als Gemeingut. So werden sich die einzelnen Gruppen fremd. Und jetzt haben gerade die Sesshaften etwas zu verlieren. Häuser, Land, Nutzvieh und gefüllte Vorratsgefäße. Noch liegt kein Krieg in der Luft, aber er rückt näher. Erster Krieg, der Sündenfall. Bereits in der Antike galt der Krieg als Vater aller Dinge. Doch bis heute suchen Forscher nach dem Ort, an dem unsere Vorfahren den ersten großen Konflikt ausfochten. Im Fokus sind drei Schauplätze. Von Klaus-Dieter Dollhopf. Schauplatz Jebel Sahaba im Sudan. Während im rund 100 Kilometer nördlich gelegenen Abu Simbel das internationale Projekt zur Rettung der berühmten Tempel läuft, gräbt das Team um den US-Archäologen Fred Wendorf in den 1960er Jahren an einem eher unscheinbaren Platz unweit der ägyptischen Grenze. Ziel ist es, den ältesten Friedhof des Niltals zu untersuchen, bevor ihn die Fluten des Nasser-Stausees für immer verschlucken. Zwischen 1963 und 1965 stoßen die Ausgräber auf 61 Tote, die Wendorf auf eine Zeit zwischen 12.000 und 10.000 vor Christus datiert. Mindestens 24 der Bestatteten sind eines gewaltsamen Todes gestorben. Pfeilspitzen liegen an Stellen, an denen sich ursprünglich die Weichteile menschlicher Körper befanden. Manche stecken sogar in den Knochen fest. Das kann kein Zufall sein, und so ist es für den Archäologen naheliegend, hier die Spuren des ältesten Krieges der Menschheit zu vermuten. In eine ähnliche Richtung weisen die Ergebnisse der britischen Archäologin Kathleen Kenyon. Sie hat in den 1950er Jahren auf dem Tell es-Sultan, besser bekannt als Jericho, Aufregendes ausgegraben. In den untersten Siedlungsschichten, die ins 9. Jahrtausend vor Christus datieren, fand sie Überreste einer Mauer, deren Höhe wohl über 5 Meter betragen hatte. Nahebei fand sie einen Turm aus unbehauenen Steinbrocken. Im Inneren führten 22 Stufen bis in eine Höhe von 8 Metern. Für Kenyon stand fest, dass sie hier nicht nur die älteste Treppe der Welt, sondern auch die früheste Befestigung der Menschheit entdeckt hatte. Sind also Jebel Sahaba und Jericho die Zeugen frühester Kriege? Ist der Krieg also wirklich, wie einst Heraklit meinte, der Vater aller Dinge? Neue Untersuchungen an beiden Fundstellen wecken inzwischen Zweifel an der ursprünglichen Deutung. 2019 legt die französische Anthropologin Isabelle Crèvecœur ihre Ergebnisse einer erneuten Untersuchung der Skelette von Jebel Sahaba vor. Demnach weisen 41 der 61 bestatteten Spuren von Gewalt auf, wobei eine ganze Reihe der Verletzungen überlebt wurde. Das spreche nicht dafür, dass diese Menschen alle bei einem einzigen katastrophalen Ereignis starben, folgert Crèvecœur. Vielmehr dürften sie öfters Opfer von Überfällen gewesen sein. Von einem Krieg kann also nicht die Rede sein. Schon Ende der 1960er Jahre hat der französische Archäologe Jean Perrault darauf hingewiesen, dass der Turm von Jericho hinter der Mauer errichtet worden war und somit als Bastion ungeeignet gewesen sei. Und in den 1980er Jahren vermutete der israelische Forscher Ofer Bar Yosef, dass sowohl Mauer als auch der sie stützende Turm zu einer Art Damm gehörten, der die Häuser der Siedlung gegen Überschwemmungen und Schlammlawinen schützen sollte. 2006 deutet dann Olivier Orange von der Universität de Lyon den Turm als einen Versammlungsraum. Gab es also doch keinen Krieg in Jebel Sahaba und keine Befestigung in Jericho, der vielleicht ältesten Stadt der Welt? Haben damit jene Forscher recht, die den Krieg als eine Erfindung hierarchischer Gesellschaften betrachten, die später im Verlauf der Jungsteinzeit entstanden sind? Fundstellen in Europa und dem Vorderen Orient scheinen genau das zu bestätigen. Sesshaftwerdung, Vorratshaltung und eine Ausweitung des persönlichen Besitzes führten immer wieder zu Überfällen. Dabei gab es aber wohl keinen Kampf zwischen Kain und Abel, also zwischen Ackerbauern und Hirten, sondern die Bauern hatten sich untereinander bekämpft. Seit 2012 gräbt die Anthropologin Marta Mirason-Lahr von der Universität Cambridge im kenianischen Nataruk, 30 Kilometer westlich des Turkana-Sees. Dort, wo vor Jahrmillionen frühe Homoniden lebten, legte die gebürtige Argentinierin die Überreste von 27 Personen frei. Vor mehr als 10.000 Jahren war hier eine Gruppe von Männern, Frauen und Kindern am Ufer des damals noch bis hierhin reichenden Sees ermordet worden. Zwischen den Gebeinen der Opfer fand die Forscherin einige Pfeilspitzen aus Obsidian. Dieses vulkanische Material stammt nicht aus der direkten Umgebung, weshalb La die Angreifer für Angehörige einer anderen Gruppe von Jägern und Sammlern hält. Zahlreiche Skelette tragen Spuren von stumpfer Gewalt, die auf Keulen hindeuten könnten. Besonders brutal erscheint der Fall einer offenbar gefesselten Frau, die im sechsten Monat schwanger war. Der Grund des Massakers ist unbekannt. Nur eines ist sicher. Hier trafen Nomaden aufeinander. Und offenbar hat keiner aus der unterlegenen Gruppe überlebt, denn die Toten wurden an Ort und Stelle liegen gelassen. Gewalt gehört also schon lange zur Geschichte des Menschen. Aber, und das gibt Hoffnung, er ist auch zu Demut, Mitleid und Liebe fähig. Erste Massenmorde. Tatorte voller Rätsel. Vor gut 7000 Jahren kommt es in Mitteleuropa zu mysteriösen Massakern. Was verursacht die Gewaltausbrüche? Wer sind die Täter? Archäologen ermitteln in der Jungsteinzeit. Von Dirk Husemann. Eine Handvoll Wohnstallhäuser steht friedlich an den Ufern des Neckar. In dem kleinen jungsteinzeitlichen Dorf leben mehrere Familien eng mit ihrem Vieh zusammen. 9 erwachsene Männer, 9 Frauen sowie 16 Kinder und Jugendliche schlafen in dieser Nacht unter den Strohdächern, eine Idylle vor 7100 Jahren, am Morgen der Zivilisation. Im Schutz der Dunkelheit schleichen sich Unbekannte in das Dorf. Sie dringen in die Häuser ein und töten einige der Bewohner im Schlaf. Andere schrecken hoch, versuchen sich zu wehren, finden jedoch ebenfalls einen gewaltsamen Tod. Nachdem alle Dorfbewohner erschlagen worden sind, heben die Täter eine Grube aus und verscharren die Leichen darin. Was sie an Geschirr in den Häusern finden, zerschlagen sie und bedecken die Toten damit, vermutlich damit diese nicht von Tieren ausgegraben werden können. Dann wächst Gras über das Grab. Die schaurige Tat wird erst 1983 entdeckt, als der Weinbauer Erhard Schoch in seinem Frühbeet arbeitet. Schoch lebt am Neckar in der kleinen Gemeinde Thalheim nördlich von Stuttgart und findet unter seinem Beet menschliche Gebeine. Wie die herbeigerufenen Archäologen herausfinden, gehören die Skelette zu Männern, Frauen und Kindern. Insgesamt sind 34 Menschen achtlos auf der verhältnismäßig kleinen Fläche eines modernen Dreifachgrabes verscharrt worden. Die Spuren der Gewalteinwirkung sind auch nach mehr als 7 Jahrtausenden noch an den Knochen zu erkennen. Knapp 60% der Skelette zeigen schwere Schädelverletzungen. Fast alle waren tödlich. Zwar sind die Knochen einiger Opfer kaum in Mitleidenschaft gezogen worden, doch vermuten Forscher wie der Anthropologe Joachim Wahl, dass auch ihnen Gewebeverletzungen zugefügt wurden, die allerdings nicht mehr identifizierbar sind. Was ist in grauer Vorzeit an den Hängen des Schutzachtals geschehen? Bis heute stellt die Rekonstruktion der Ereignisse Rätsel dar. Wer waren die Täter? Was waren ihre Motive? Ist Thalheim ein Paradebeispiel für Aggression durch ungleiche Verteilung von Besitz? Das würde in die damalige Zeit passen. Mit Beginn der Jungsteinzeit im heutigen Baden-Württemberg vor 7700 Jahren kamen Menschen aus dem Osten nach Mitteleuropa. Sie brachten eine neue Lebensweise mit. Lebten die Alteingesessenen noch als Jäger und Sammler in Zelten, mit denen sie den Tierherden hinterherziehen konnten, so errichteten die Neuankömmlinge Häuser und blieben stets an ein und demselben Ort. Um sich trotzdem das ganze Jahr über ernähren zu können, bauten sie Getreide an und züchteten Vieh. Mithilfe einer Erfindung der Keramik war es ihnen möglich, Vorratsgefäße herzustellen und Lebensmittel für den Winter einzulagern. Es war damit nicht länger nötig, von Ort zu ziehen. Aus heutiger Sicht scheint die revolutionäre Lebensweise nur Vorteile geboten zu haben. Trotzdem blieben die Jäger und Sammler skeptisch und hielten an ihrer traditionellen Lebensweise fest, durch die sich der Mensch hunderttausende Jahre über erfolgreich ernährt hatte. Wie sind sich die beiden Gruppen begegnet? Nach den gängigen Vorstellungen war die Beziehung zwischen Jägern und Bauern nicht gerade herzlich. Die Neuankömmlinge beanspruchten Land, das die anderen als Gemeingut betrachteten. Während Auseinandersetzungen um Reviere noch in der Mittelsteinzeit kaum eine Rolle gespielt haben dürften, werden sie in der Jungsteinzeit gehäuft aufgetreten sein. Denn immer mehr Menschen eigneten sich Besitz an. So wurde der Raum jener, die weithin umherzogen, bald kleiner. Die Landwirte mögen die Nomaden als Wilde betrachtet haben. Auf der anderen Seite sahen die Jägersippen in den Ackerbauern vielleicht Eindringlinge, die es zu bekämpfen galt. Möglicherweise waren die Mörder von Thalheim aber auch selbst Bauern. Vielleicht hatten sie aufgrund eines Feuers ihr Hab und Gut verloren und waren damit dem Untergang geweiht. Zwar ließ sich ein abgebranntes Haus in wenigen Wochen wieder aufbauen, aber Getreide musste erst ausgesät werden. Jäger und Sammler kannten solche Probleme nicht, sie lebten im Einklang mit der Natur, ihr Leben war hart, doch wussten sie sich zu helfen. Für die frühen Bauern war die Sesshaftigkeit daher immer auch riskant. Ein Zurück zur nomadischen Lebensweise gab es nicht ohne weiteres. Nur der Nachbar besaß, was eine vom Schicksal gebeutelte Familie zum Überleben benötigte. Vorräte, Kleidung, Zuchttiere, Saatgut, Unterschlupf. Sogar Frauen könnten eine begehrte Beute gewesen sein, wie einige Forscher vermuten, schon um Nachwuchs zu zeugen und damit einer Sippe das Überleben zu sichern. Ein Mittel, sich zu beschaffen, was man für das eigene Überleben benötigte, war Gewalt. Tatsächlich deuteten die Tatwaffen von Thalheim darauf hin, dass die Dorfbewohner von anderen Bauern erschlagen worden waren. Jedenfalls passen die Brüche und Löcher in den Knochen der Thalheimer Opfer zu den damaligen landwirtschaftlichen Geräten, dem länglich spitzen, nach seiner Form sogenannten Schuhleistenkeil, einem geschliffenen Stein, der mit einem Holzschaft versehen zum Baumfällen diente, und der Flachhacke, die einer modernen Gartenhacke ähnelte, aber ein Steinblatt besaß. In den Händen der Mörder von Thalheim wurden diese Geräte zu Waffen. Thalheim ist kein Einzelfall. Weitere rund 7000 Jahre alte Massaker entdeckten Archäologen im Jahr 2005 in Schlitz nördlich von Wien und 2006 in Kilianstädten in Hessen. In Halberstadt in Sachsen-Anhalt fanden Forscher 2013 ein weiteres Massengrab aus der Zeit, diesmal mit den Überresten von 2 Frauen und 7 Männern. Bei fast allen waren die Schädel durch Hiebe auf den Hinterkopf eingeschlagen. Wie Analysen des Zahnschmelzes nahelegen, stammten die Opfer nicht aus der Region, in der sie vergraben wurden. Einige Forscher vermuten deshalb, dass es sich um Angreifer auf ein linearbandkeramisches Dorf handeln könnte, die gefangen genommen und hingerichtet wurden. Für diese Theorie sprechen die tödlichen Schläge auf die Hinterköpfe. Die Gewaltausbrüche in der Jungsteinzeit sind erschreckend, aber sie sind auf ein kleines Gebiet, meist auf eine Ansiedlung begrenzt. Offenbar sollten die Interessen einer überschaubaren Gruppe gewahrt werden. Ein Kampf um Macht und Territorien manifestiert sich vor 7000 Jahren noch nicht. Felszeichnung in Spanien. Kampf der Strichfiguren. Ältere Höhlenbilder zeigen nur Jagdszenen, aber hier greifen Menschen mit Pfeil und Bogen andere Menschen an. Die erste Darstellung eines Gefechts. Von Karin Feuerstein-Prasser. Zweifelsfrei befindet sich auf einer Felswand der ostspanischen Höhle Cueva del Roure in der Provinz Castellón die Darstellung einer Kampfszene. 3 Bogenschützen greifen 4 weitere an, wobei sich die Attacke vermutlich gegen den Anführer im Zentrum des Geschehens richtet. Die fliegenden Pfeile werden durch Strichlinien angedeutet. Ähnliche Höhlenmalereien gibt es auch anderswo, darunter in Les Dogues im südlichen Spanien. Hier stehen sich Bogenschützen in lockeren Formationen gegenüber und beschießen sich gegenseitig mit Pfeilen. Manche Wissenschaftler halten diese Felsbilder für die erste Darstellung eines Krieges in der Geschichte. Sie deuten die Protagonisten der Gefechtsszenen als Jäger mittelsteinzeitlicher Gruppen, die vor rund 8500 Jahren um Jagdgebiete konkurrieren und daher bewaffnete Konflikte austragen. Immerhin sind die Jagdwaffen, Pfeil und Bogen, die man in Europa seit 9000 vor Christus kennt, längst weit verbreitet. Wurden sie auch gegen Menschen eingesetzt? Der Archäologe Nick Thorpe von der Universität Winchester ist überzeugt. Ich glaube, dass Krieg ausgelöst wurde durch Fragen der Ehre. In einer kleinen Jäger-Sammlergruppe sei jeder mit jedem verwandt. Der Angriff auf ein Gruppenmitglied entspreche dem Angriff auf die Gruppe. Eine persönliche Fehde beziehe die gesamte Gemeinschaft mit ein. Von dort ist es nur ein kleiner Schritt zum Krieg, mutmaßt er. Doch die These der frühen Geburt des Krieges bleibt umstritten. So könnte es sich bei den Bildern theoretisch um rituelle Nachstellungen von Kämpfen handeln. Zudem lassen sich die Strichfiguren nicht eindeutigen Gruppen zuordnen. Vor allem aber ist eine genaue Datierung kaum möglich, zumal manche Felsbilder im Laufe der Zeit mehrfach ergänzt wurden. Forscher weisen auch darauf hin, dass bestimmte Charakteristika der dargestellten Pfeilspitzen erst aus dem 4. Jahrtausend vor Christus belegt sind. Die spanischen Höhlenzeichnungen liefern jedenfalls keinen überzeugenden Beweis für Schlachten von militärischen Verbänden im mittel- und jungsteinzeitlichen Europa. Die ersten Krieger. Das Massaker von Eulau. 2005 werden in Sachsen-Anhalt 4 Familiengräber mit 13 Toten entdeckt. Die Forschung steht vor einem steinzeitlichen Kriminalfall. Nur eines ist bald klar. Erfahrene Krieger haben brutal zugeschlagen. Von Sophia Schülke. Die 30 Jahre alte Frau ist mit ihrer 5-jährigen Tochter gerade dabei, von den Hecken am Rand des Dorfes Beeren abzulesen, als sie ein Pfeil mitten in die Brust trifft. Ein zweiter schießt ihr in die Wirbelsäule. Sie verblutet so schnell, dass sie die anderen nicht mehr warnen kann. Es sind erfahrene Krieger, die ihr aufgelauert haben. Und die, nachdem sie ihre Tochter erschlagen haben, im Weiler noch 3 weitere Familien mit Pfeilschüssen und Axthieben töten. In dem Dorf, das Archäologen der Schnurkeramikkultur zuordnen, sterben an jenem Tag vor rund 4500 Jahren 13 Menschen. Als ihre Angehörigen später mit Holz und geernteter Gerste zurückkehren, sind sie ins Mark erschüttert. Der Überfall wird im Jahr 2005 als Massaker von Eulau bekannt. Das Drama von Eulau ist ein Teilchen im Puzzle der Zeitenwende, in der gegen Ende der Jungsteinzeit in Europa 2 neue Kulturen auftauchen, die sich rasch und möglicherweise auf kriegerische Weise verbreiten. Zum einen die Schnurkeramikkultur, früher als Streitaxtkultur bekannt, die zwischen 2800 bis 2000 vor Christus von der Ukraine bis in die Schweiz vordringt. Und zum zweiten die Glockenbecherkultur, die sich ab 2600 vor Christus von Marokko bis nach Ungarn und bis 1800 vor Christus auch in Großbritannien ausbreitet. Ihre Wanderungen und Siedlungen streifen das Gebiet der Menschen der älteren Schönfelder Kultur. Diese leben zwischen 2900 und 2100 vor Christus beiderseits der Elbe, südöstlich von Hamburg bis Böhmen und damit nicht allzu weit von Eulau entfernt. Bei den einwandernden Steppenhirten der Schnurkeramikkultur handelt es sich zu jener Zeit hauptsächlich um Männer. Anhand ihres Y-Chromosoms, das auf der männlichen Linie weitergegeben wird, lässt sich nachverfolgen, wie sich die Einwanderer in Europa ausbreiten. Eine Theorie besagt, dass die Ausbreitung nicht friedlich stattfindet, sondern dass es ein endloses, grauenhaftes Massaker an den einheimischen Männern gibt. Ein Blick nach Süden. Die Angehörigen der beiden zeitgleich existierenden Kulturen schienen sich also bewusst voneinander abzugrenzen. Möglicherweise vertreten sie unterschiedliche religiöse Auffassungen. Die Glockenbecherleute verarbeiten nicht nur das bereits bekannte Kupfer, sondern verwenden auch eine Legierung mit Zinn, wodurch sich feste Werkzeuge und Waffen herstellen lassen. Es ist der Beginn der Bronzezeit. Zinnlagerstätten finden sich aber nur im britischen Cornwall, wo sich Glockenbecherleute ab 2450 vor Christus niederlassen. Archäologen schlussfolgern daraus, dass diese Menschen das Wissen über die Herstellung von Zinnbronze über den Kontinent verteilen. Die metallurgischen Techniken dafür stammen aus dem Orient. Wo die Angehörigen der Glockenbecherkultur siedeln, kann sich in Mitteleuropa die frühe Bronzezeit entwickeln. Ihren männlichen Toten legen sie einen Kupferdolch und eine Armschutzplatte bei, die sie zu Lebzeiten beim Bogenschießen getragen haben. Mit der Bronzezeit entwickelt sich ein neues Kriegerethos. Die Elite gefällt sich noch mehr als die Kriegerclubs der Schnurkeramikkultur im Kämpfen, Trinken, Fahren mit dem Reisewagen und Pflegen der Waffen. Dass die Mitglieder ihrer körperlichen Erscheinung besonderen Wert beimessen, legen Grabbeigaben wie Rasiermesser, Pinzetten und Kämme nahe. Imponierende Körperlichkeit und Prahlerei mit Waffen verschiedenster Art bezeugen auch Meniere, aufragende Steine, die die Menschen dieser Kultur in der Bretagne und in Südtirol hinterlassen. Einer der vier im südtirolerischen Algundo gefundenen Steine zeigt einen mit Dolchen und Streitäxten behangenen Bronzezeitkrieger. Dieser beeindruckt nicht nur mit mehreren scharfen Klingen, die er mit sich führt. Er trägt auch einen Halsschmuck und einen aufwendig gewirkten Gürtel. Einige donauländische Kulturen haben statt Minieren reiche Waffendepots hinterlassen. So birgt der Schwert von Hajdúsz Samson bei Debrecen in Ungarn ein besonders kunstvolles Schmuckschwert und 12 Streitäxte, die in besonderer Anordnung um etwa 1800 vor Christus rituell bestattet wurden. Rund 4 Jahrtausende nach der Blüte dieser neuen Kriegereliten werden im Jahr 2005 die Gräber der im Massaker von Eulau Getöteten in einer Kiesgrube entdeckt. Eulau erinnert zunächst an die rätselhaften Gewaltausbrüche des jungsteinzeitlichen Europas. Doch beim Blick auf die Details fällt auf, die Opfer kommen aus verschiedenen. Eine andere Theorie geht davon aus, dass ein Pesterreger wütet. Jedenfalls kommt es im 3. Jahrtausend vor Christus in Mitteldeutschland zu einem umfassenden Bevölkerungswechsel. 75% der Schnurkeramiker-DNA stammt schließlich von den Steppennomaden. Zu dieser Zeit gilt die Streitaxt als das wichtigste Symbol männlicher und sozialer Überlegenheit. Krieger werden häufig mit ihrer Lieblingsaxt in der erhobenen Hand bestattet und um die Becher der waffentragenden Herrschaften wird ein besonderer Kult getrieben. Zur Kriegerkaste der Schnurkeramikkultur gehören männliche Dorfbewohner, die das Recht haben, Waffen zu tragen. Deren bescheidener Reichtum besteht aus schönen Äxten und Trinkbechern, Dolchen und Keulenköpfen aus Stein. Je nach Region gehört ein Drittel der Männer solchen Kriegerclubs an, die weitgehend egalitär sind. Den Funden zufolge schätzen die Mitglieder vor allem das Kämpfen, Reisen und Alkoholtrinken, Kriegervorlieben, die man auch in den späteren Menschheitsepochen findet. Das Statussymbol dieses frühen Kriegeradels ist die Streitaxt, eine Waffe, die schwere und tiefe Verwundungen schlägt und aus nächster Nähe benutzt wird. Und bei deren Herstellung die Menschen der Schnurkeramikkultur viel Sorgfalt aufwenden. Sie pflegen aber nicht nur einen Axtkult. Wahrscheinlich haben die Schnurkeramiker auch die indoeuropäische Sprache mitgebracht, die Mutter vieler heutiger europäischer Sprachen. Zugleich entsteht die neue Kultur der Glockenbecher, benannt nach ihren glockenförmigen Trinkgefäßen. Sie verbreitet sich von der Iberischen Halbinsel in vornehmlich zwei Wellen. Einmal durch Ideentransfer, ein zweites Mal durch Migration. Den Beleg für die erste Welle findet ein Forscherteam bei der Untersuchung alter DNA in Knochenproben von 4000 Skeletten in Mittel- und Westeuropa. Die DNA aus den Gräbern der Glockenbecher auf der Iberischen Halbinsel unterscheidet sich von denen der Glockenbecher in Mitteleuropa, was beweist, dass Kulturtransfer auch durch Ideenkontakt geschah. In anderen Regionen weist das Erbgut Gemeinsamkeiten auf, was auf Migration hindeutet. Die Glockenbecherleute bestatten ihre Toten in Hockstellung auf der Seite liegend und in Nord-Süd-Ausrichtung, wobei sowohl Männer als auch Frauen mit dem Blick nach Osten gebettet werden. Die Schnurkeramiker, zu ihnen gehören die Menschen aus dem Dorf bei Eulau, legen ihre Toten zwar in Hockstellung ins Grab, doch in Ost-West-Ausrichtung verschiedenen Kulturen und sind liebevoll bestattet. Zudem muss der Überfall gut geplant gewesen sein, denn junge, wehrhafte Erwachsene sind nicht im Dorf, sonst wären einige von ihnen auch unter den Opfern. Das Grabungsteam untersuchte 4 nahe beieinander liegende Gräber, in denen insgesamt 2 Männer, 3 Frauen und 8 Kinder bestattet sind, in seitlicher Hockstellung, wie es für die Kultur der Schnurkeramiker üblich ist. Doch ihre Skelette liegen als Familien beisammen. Eltern halten ihre Kinder auch nach 4500 Jahren im Arm und liegen Gesicht zu ihnen, ungeachtet der sonst üblichen religiös motivierten Ausrichtung. Es ist unmöglich, von den Bildern dieser auch im Tod eng umschlungenen Familien nicht gerührt zu sein. Dass Tote zu dieser Zeit so liebevoll und so inszeniert beerdigt werden, ist außergewöhnlich. Der Sensationsfund wird damit zum Kriminalfall, der interdisziplinär erforscht wird. Um das Rätsel zu lösen, bergen die Archäologen alle 4 Gräber im Kiesblock und untersuchen sie im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle. Eine der Fragen lautet: Wer richtete das Massaker bei Eulau an? Im heutigen Sachsen-Anhalt, wo Eulau liegt, leben damals außer den Menschen der Schnurkeramikkultur auch Angehörige der älteren Schönfelder Kultur, die ihre Toten verbrennen und die Asche in Urnenschalen bestatten. Es zeigte sich, dass die Täter Krieger dieser benachbarten Kultur sein mussten. Zum einen, weil sie querschneidige Pfeile benutzten, wie sie in einem der Frauenskelette stecken. Zum anderen, weil die Wunden der Opfer nur mit den breitschneidigen Streitäxten beigebracht werden konnten, die in der Schönfelder Kultur gebräuchlich waren. Denkbare Gründe für Konflikte gab es genug, etwa Auseinandersetzungen zwischen Ackerbauern und Viehhaltern oder Kämpfe um Rohstoffe. Isotopenanalysen der Zähne der ermordeten Frauen zeigen, dass sie keine Einheimischen waren und anders als die mit ihnen beerdigten Männer und Kinder nicht aus Eulau stammen. Das Strontium-Isotopen-Verhältnis passt zum ein paar Tagesmärsche entfernten Harzvorland und damit zum Gebiet der Schönfelder Kultur. Denkbar ist also, dass die Schönfeldkrieger einen vor Jahren durch Schnurkeramiker begangenen Frauenraub rächen sollten. Oder dass die auswärtigen Hochzeiten trotz allem kein Vertrauen zwischen den Sippen stiften konnten. Es wäre damit ein Beispiel für einen hochemotionalen Konflikt zwischen alteingesessenen Schönfeldern und den neuen Schnurkeramikern, der blutig gelöst wurde und die Jungsteinzeit in Mitteleuropa auch als eine Epoche der professionellen Krieger skizziert. Aber nicht deswegen zählt das Time Magazine 2008 den Fund zu den 10 wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen der Welt. Außer einem Beispiel für eine neue professionelle Kriegerkultur liefert Eulau den sensationellen Beleg dafür, dass die Kernfamilie weitaus älter ist als bis dahin angenommen. Kupfersteinzeit. Ein neues Zeitalter bricht an. Vor 7500 Jahren taucht ein neuer Werkstoff auf, das Kupfer. Warum der Name der Epoche ein Widerspruch in sich ist und trotzdem Sinn ergibt. Von Christoph Koitka. Die Epochen der europäischen Urgeschichte sind nach den jeweils vorherrschenden Werkstoffen benannt. Während aus der Steinzeit etwa steinerne Faustkeile und Pfeilspitzen vorliegen, sind Bronzeschmuck und Bronzewaffen für die Bronzezeit charakteristisch, eiserne Dolche und Meißel für die Eisenzeit. Der für die Menschheitsgeschichte wichtige Übergang vom Stein zum Metall bildet einen Sonderfall in dieser Einteilung. Die Zeit zwischen der Jungsteinzeit und der Bronzezeit wird, etwas paradox, als Kupfersteinzeit bezeichnet. Der Grund? Nach seiner Entdeckung wurde Kupfer als Werkstoff eingesetzt. Zwar begannen die Menschen um 5500 vor Christus das Metall gezielt zu fördern und zu verarbeiten, nutzten es aber genauso, wie sie zuvor Stein verwendet hatten. Auch der wissenschaftliche griechische Name der Epoche greift diese Besonderheit auf. Im sogenannten Kaltolithikum vereinen sich das Wort Kalkos, das neben Erz oder Metall sowohl Bronze als auch Kupfer bedeuten kann, sowie der Begriff Lithos für Stein. Die Kupfersteinzeit endet um 2200 vor Christus. Zu dieser Zeit wurde die weitaus härtere Bronze, eine Legierung aus Kupfer und Zinn, das vorherrschende Metall. Damit fällt der Tod eines der berühmtesten Alpenüberquerer genau in diese Übergangsära. Ötzi, mutmaßlich um 3200 vor Christus gestorben, ist ein Kind der Kupfersteinzeit. Die im Ötztaler Gletscher gefundene Eismumie hatte ein Werkzeug dabei, das die damalige Praxis gut illustriert. Das Ötzi-Beil besitzt zwar eine Klinge aus Kupfer, ist aber ansonsten genauso gefertigt wie ein Beil mit einer Steinklinge. Chemische Analysen der Klinge ergaben, dass das Rohmetall für das Beil des Gletschermannes aus der Toskana stammt. Ötzis Heimat selbst wird weiter nördlich verortet. Kupfer oder daraus hergestellte Waren wurden also bereits in prähistorischer Zeit rege gehandelt. Forschungen zeigen zudem, dass damals Frauen ihren Männern tausende Kilometer entfernt von ihrem Geburtsort in eine neue Heimat folgten. Die Menschen der Kupfersteinzeit waren also bereits sehr mobil. Zweites Kapitel: Metall. Bronzezeit. Mit Schwertern produziert der Mensch erstmals Geräte, die nur zum Töten anderer Menschen dienen. Aus heroischen Einzelkämpfern werden Heere. Vom Kampf zum Krieg. Wettrüsten in der Wiege der Zivilisation. Der Tod fährt Streitwagen. Während in Mitteleuropa die Bronzezeit beginnt und sich Heere erst langsam herausbilden, erschaffen die Reiche im alten Orient vor 4000 Jahren bereits die erste Wunderwaffe. Von Christoph Koitka. Entschlossen marschieren die ägyptischen Soldaten dem Sonnenlicht entgegen. Ihr Ziel? Die Stadt Kadesh im heutigen Syrien. Die Hethiter kontrollieren die Festung und Pharao Ramses II. Will sie zurückdrängen. Seine nach dem Sonnengott Re benannte Division rückt zu Fuß auf die Mauern vor, die schweren Waffen aus Bronze fest im Griff. Die Ägypter glauben, dass nur eine kleine Garnison in Kadesh stationiert ist und sind entsprechend siegessicher. Dann aber werden die Soldaten unruhig, als in ihrem Rücken ferner Donner grollt. Das Stampfen tausender Hufe kündigt ihren Untergang an. Panisch drehen sich die Ägypter um in Richtung des lauter werdenden Trampelns, nur um am Horizont eine Staubwolke zu erblicken, die rasend schnell näher kommt. In das Donnern der heranrollenden Streitwagen mischt sich das Zirren von Pfeilen, die ersten Männer sinken getroffen in den Staub. Bald schon ist es vorbei. Obwohl die Schlacht in einem Patt endet, wird kaum ein Ägypter der Re-Division den Blitzangriff der hethitischen Streitwagen überleben. Im Kadesh standen sich im Jahr 1274 vor Christus mutmaßlich die meisten Streitwagen in einer einzigen Schlacht gegenüber. Beide Seiten führten zusammen knapp 6000 der kostspieligen Gefährte ins Gefecht. Die Ägypter brachten 2500 wendige Streitwagen mit je zwei Soldaten ins Feld, während die Hethiter auf einen wuchtigeren Typus setzten, bemannt mit drei Kriegern. Die Schlacht von Kadesh war der Höhepunkt eines Wettrüstens, das etwa 2000 vor Christus in den eurasischen Steppen begann und sich rasch in alle Richtungen ausbreitete. Britische Kelten nutzten Streitwagen, ebenso wie Inder, Chinesen, Mitanni, Hethiter und Ägypter. Die frühesten Streitwagen waren in ihrer Wirkung weit entfernt vom durchschlagenden Erfolg späterer Exemplare. Ihr hohes Gewicht und ihre Schwerfälligkeit schränkten ihren Nutzen für den Kampf stark ein. Erst technische Innovationen wie eine leichtere Bauweise und Speichenräder machten den Streitwagen zu einer ernsthaften Option für kriegerische Auseinandersetzungen. Zum Teil keine 30 Kilogramm schwer, bemannt mit zwei Soldaten und gezogen von zwei Hengsten, wurde der Streitwagen zum Nonplusultra der mobilen Kriegsführung. Ungefähr ein Jahrtausend lang beherrschte die Kriegsmaschine die Schlachtfelder der Vorantike. Ein so seltenes wie prominentes Beispiel für Verweigerer der neuen Waffentechnologie sind die biblischen Israeliten vor Salomo. Anders als etwa die Hethiter gliedern sie erbeutete Streitwagen nicht in ihre Truppen ein, sondern zerstören die Waffen. Gott verspricht im Buch Josua, die Feinde der Israeliten zu vernichten, gebietet jedoch, Ihre Rosse aber sollst du lähmen und ihre Streitwagen im Feuer verbrennen. In der Forschung wird außerdem diskutiert, ob der Pharao, der Mose verfolgte, tatsächlich der streitwagenaffine Ramses II. War und in der Bibel mitsamt seinen Truppen und explizit genannten Streitwagen von den Fluten des Roten Meeres verschlungen wird. In ihrer Ablehnung stehen die frühen Israeliten ziemlich allein da. Wie die Ägypter nutzen zahlreiche Völker die neue Waffentechnologie mit Begeisterung und feiern teilweise rauschende Siege. Neben ihrem militärischen Wert untermauern Streitwagen aber auch den Status ihrer Besitzer. Der Unterhalt der Truppen, Pferde und Wagen kostet ein Vermögen. Die leichte Bauweise der Streitwagen kann nur von spezialisierten Handwerkern umgesetzt werden, die entsprechend teuer sind. Nur Herrscher mächtiger Reiche können es sich daher leisten, eine Armee von Streitwagen zu unterhalten. Die Kriegsmaschinen werden zum Beweis königlicher Macht. Handelswege von Britannien bis Kleinasien, auf denen etwa das wertvolle Zinn importiert wird, haben an manchen Orten zu großem Reichtum geführt, der jetzt in die Aufrüstung investiert werden kann. Archäologische Funde von Streitwagen in Griechenland scheinen das hohe Prestige der Gespanne zu untermauern. Die bergigen griechischen Landschaften sind nämlich nicht gerade das ideale Terrain für Streitwagen. Die waren dann besonders effektiv, wenn sie im Verbund mit hoher Geschwindigkeit in der Ebene angreifen konnten, mit ausreichend Platz für Wendemanöver. In der Forschung ist daher umstritten, ob die griechischen Streitwagen nur der Repräsentation dienten, ob sie ausschließlich für Rennen oder doch auch in Schlachten gefahren wurden. In Homers Ilias kommen Streitwagen hauptsächlich als eine Art Taxi an die Front vor, wo die Streiter dann zum Kämpfen aussteigen. Die Waffen der Besatzung sind in dem mythischen Epos vor allem Wurf- und Stoßspeere, die typischerweise von den Fußsoldaten benutzt werden. Ein Streitwagen findet dennoch einen prominenten Platz in der Ilias. Der griechische Heros Achilles nutzt sein Gefährt, um nach seinem Triumph über Hektor die Trojaner zu verhöhnen. Dreimal schleift er die Leiche seines Duellgegners um die Stadtmauern von Troja. Krieger, die mit Speeren umzugehen verstehen, sind einer der Gründe für den Niedergang der Streitwagen. Nachdem diese in Kämpfen bewiesen haben, dass sie die teuren Gefährte mit derart einfachen Waffen besiegen können, setzen sich andere Taktiken durch. Bei den Griechen ist es etwa die Phalanx der Hopliten, deren lange Speere durch einen Frontalangriff kaum zu bezwingen sind. Wirtschaftliche und militärische Faktoren beschleunigen zudem den Niedergang der einstigen Wunderwaffe. Seinen letzten Großeinsatz erlebt der Streitwagen 331 vor Christus in der Schlacht von Gaugamela, als der persische Großkönig Darius III. 200 mit Sicheln bestückte Wagen gegen die Armee Alexanders des Großen einsetzt. Die Terrorwaffe scheitert an der Disziplin der makedonischen Infanterie. Spätere Kriegswagen werden zunächst keine wendigen Schocktruppen sein, sondern vor allem auf Schutz setzen, wie etwa die Wagenburgen der Hussiten. Wer schnell attackieren möchte, wird in den nächsten Jahrtausenden das Pferd als Reittier nutzen. Erst moderne Panzer werden wieder Feuerkraft und Geschwindigkeit in Form eines Wagens verbinden. Waffentechnik – das eherne Zeitalter. In der Bronzezeit wird den Kriegern eine neue Waffe in die Hände gelegt – das Schwert. Von Klaus Hellingmeier. Venedig ist eine Wunderkammer. Aber manche seiner Schätze sind recht unscheinbar. Im März 2020 entdeckt die Archäologin Vittoria dall'Armelina in Venedigs Kloster der Armenier ein kurzes, einfaches Schwert. Erst die metallurgische Analyse bringt die Sensation. Die Waffe ist 5000 Jahre alt, besteht aus Kupfer, das mit Arsen gehärtet wurde, stammt aus Kleinasien und ist vielleicht das älteste Schwert der Menschheit. Ort der Herstellung war Ars Lantepe, Löwenhügel im Osten Anatoliens. Die Elite der Stadt muss ein Faible für Blankwaffen gehabt haben. Italienische Archäologen fanden dort zahlreiche Schwerter, manche sogar mit Gebrauchsspuren. Dabei ist Kupfer zu weich für die Schlacht. So bleibt die neue Waffe ein lokales Phänomen. Dann der Quantensprung mit der Entdeckung der Bronze einer Legierung aus Kupfer und Zinn. Jetzt können Schmiede richtige Klingen für den Kampf produzieren, hart, scharf und tödlich. Das Schwert erobert die Welt. Der Siegeszug beginnt um 2500 vor Christus im Nahen Osten. 800 Jahre später erreicht die neue Waffe den Norden Europas. Axt und Messer sind auch Werkzeug, Bogen und Speer können der Jagd dienen. Nur das Schwert ist einzig für den Kampf Mensch gegen Mensch geschmiedet. So avanciert es zum Symbol des Kriegers und Soldaten bis in unsere Gegenwart. Siegel aus Mykene spiegeln um 1600 vor Christus das heroische Lebensgefühl jener Kriegerelite wider, deren Loblied später Homer in seiner Ilias besingen wird. Die Kämpfer auf den Siegelbildern fechten mit Langschwertern, die an Degen oder Rapiere erinnern. Ziel der Waffe ist der Hals des Gegners. In einem Schachtgrab überlebte eine solche Klinge mit einer imposanten Länge von fast einem Meter die Zeitläufte. In der Regel sind die Schwerter der Bronzezeit kürzer. Zwei Grundtypen finden sich in Europa. Schlanke Klingen zum Stechen, breite und robuste für den Hieb. Es gibt Vollgriffschwerter, bei denen der Griff aus Bronze mitgegossen ist, und Griffzungenschwerter mit einem flachen Erl-Griffende, an dem Griffschalen aus Holz oder Knochen angenietet werden. Eine im pharaonischen Ägypten populäre Sonderform ist das Chepesh, ein Sichelschwert, bekannt durch den Film Die Mumie. Sein gebogener Vorderteil verlagert den Schwerpunkt nach vorne und verleiht der Waffe auf Kosten der Beweglichkeit eine brutale Schlagkraft. Mit der Hallstattzeit ab 800 vor Christus beginnt ein neues Zeitalter in Europa. Der Mensch hat das Geheimnis des Stahls enträtselt. Schwerter aus Eisen verdrängen jetzt die Waffen aus Bronze. Porträt. Opportunist ohne jede Gnade. Joseph Fouché. Er macht Karriere im Schatten der Guillotine, wird zum intriganten Gefährten Napoleons und hilft Ludwig dem 18. auf den Thron. Polizeiminister Fouché gleicht einer biegsamen Schlange mit tödlichem Biss. Von Marika Schertl. Er war schmächtig, blutarm, blass. Als hässlich beschreiben ihn unbarmherzig seine Biografen. Mit seiner unvorteilhaften Optik hätte ihm eigentlich zwangsläufig das Schicksal eines Losers vorherbestimmt sein müssen, zumindest wenn man heutigen Studien über Karrierechancen glauben will. Und dennoch geriet Joseph Fouché zu einem der mächtigsten Männer seiner Zeit, der eine erstaunliche politische Karriere unter immer wieder neuen Regimen hinlegte, dem immer wieder ein neuer Aufstieg glückte und der laut dem Schriftsteller Balzac mehr Macht als Napoleon besessen hat. Ohne Frage ist der Franzose eine der psychologisch interessantesten und bizarrsten Figuren seiner Epoche. Ausgestattet mit einer gewaltigen Portion Charakterlosigkeit wurde Fouché zum Sinnbild eines Scheusals. Wendehals, Verräter, Intrigant, Reptiliennatur, lang ist die Liste der Schimpfwörter, die über ihm ergossen wurden. Als eine der meistverachteten Gestalten seiner Zeit bleibt dieser Mann bis heute ein Faszinosum. Begonnen hat seine Story mit seiner Geburt 1759 in der Hafenstadt Nantes. Kapitän der Vater, Seeleute schon die Ahnen. Der wenig robuste Sprössling, dem schon beim kleinsten Wellengang übel wird, scheint den Eltern jedoch kaum geeignet für eine Laufbahn in der Seefahrt. Bleibt nur die Kirche. Joseph wird in den katholischen Orden der Oratorianer geschickt, verweigert sich aber dem Gelübde. Wie auch in seinem späteren Leben hält er sich die Möglichkeit des Rückzugs offen. Bis zum 30. Lebensjahr unterrichtet der Halbpriester Logik und Physik. Er findet Zugang zu geistigen Zirkeln, freundet sich innig mit dem ehrgeizigen Advokaten Robespierre an. Dank seiner Verbindung wittert Fouché schnell, dass eine Revolution bevorsteht, also rein in die Politik. Er wirft die Soutane ab, heiratet eine unansehnliche reiche Kaufmannstochter und bewirbt sich als Deputierter im Konvent. 1792 wird er gewählt, entscheidet sich zunächst für das Lager der gemäßigten Girondisten. Kurz darauf schlägt er sich auf die Seite der radikalen Bergpartei und wird zum Atheisten. Suspekt. 1802 nutzt er die Gelegenheit, diesen mit scheinheiligem Lob einem Senatorentitel und mehr als 1 Million Franc in den Ruhestand zu schicken. Doch in Fouché brennt die Gier, wieder die Zügel der Macht in den Händen zu halten. Schon 1804 bietet sich die Chance. Napoleon will Kaiser werden und braucht einen Steigbügelhalter. Fouché wird wieder Minister, der Konsul erhält die Kaiserkrone. 6 Jahre lang sind beide dämonischen Charaktere danach in einer Hassliebe aneinander gekettet. 1810 feuert der Kaiser seinen Polizeiminister, inzwischen zum Herzog von Otranto ernannt, erneut. Fouché geht ins dritte Exil und hat 5 Jahre später schon wieder die Trümpfe in der Hand. Er verbündet sich mit König Ludwig XVIII. Und den Monarchisten. Auf St. Helena wird der Kaiser später sagen: »Ich habe nur einen vollendeten Verräter gekannt, Fouché.« 1815 ist Napoleon endgültig ausgeschaltet und Fouché als Vorsitzender der provisorischen Regierung an der Spitze der Macht. Noch muss Ludwig XVIII. Kooperieren, doch der neue König wartet nur auf die Chance, den Henker von Ludwig XVI. Und Marie Antoinette zu verjagen. Im Januar 1816 ist es soweit. Fouché wird aus Frankreich verbannt und muss sich erniedrigt mit seiner zweiten Ehefrau und den Kindern in Prag, Linz und schließlich in Triest verkriechen. 1820 stirbt der einst allmächtige Minister als kranker Greis in der Hafenstadt an der Adria. Seinen Kindern hinterlässt er ein millionenschweres Erbe. Was sonst noch bleibt? Kurz nach seinem Tod zittern seine Feinde noch einmal, als das Gerücht geht, seine Memoiren mit rufmörderischen Dokumenten würden erscheinen. Fouché hat jedoch all die Geheimnisse mit ins Grab genommen und bleibt damit selbst Geheimnis. Eine zwielichtige, nie ganz zu enthüllende Gestalt. Historische Pleiten. Der falsche Twist. Wo der Erfolg ist, sind Nachahmer nicht weit. Eine schmerzliche Erfahrung, die auch der Schriftsteller Charles Dickens machen muss. Von Katharina Behmer. Eine Erzählung über einen Waisenjungen, der sich während der Frühindustrialisierung in London einer Diebesbande anschließt, um trotz Armut zu überleben. Das ist die Geschichte von Oliver Twiss. Richtig gehört, Twiss mit Doppel-S. Eine einmal rasch entwickelt er sich zum Strippenzieher. Er stimmt 1793 für die Hinrichtung Ludwig XVI., organisiert Streitkräfte, die Aufstände niedermetzeln, befiehlt die Zerstörung von Kreuzen. Als er schließlich zum Präsidenten des Jakobinerclubs der Anhänger Robespierres gewählt wird, zerbricht bei der Freundschaft. Robespierre lässt den einstigen Kumpan aus dem Jakobinerclub werfen, Fouché fackelt nicht lange mit seiner Rache. Er flüstert den Konventsabgeordneten Verleumdungen über seinen neuen Feind ein, knüpft maliziös ein Spinnennetz aus Misstrauen. Mit Erfolg. Der Konvent beschließt den Tod Robespierres. Am 10. Thermidor, 28. Juli 1794, fällt dessen Kopf unter der Guillotine. Ein Jahr später gerät auch Fouché zur Zielscheibe. Wegen seiner Terrorakte fordert der Konvent seinen Kopf. Dem geschmeidigen Deputierten gelingt es durch Schliche, dass man ihn nicht sofort verhaftet. Kurz darauf ist die Ära des Konvents zu Ende, Fouché hat sein Leben gerettet. Freilich als Geächteter, ohne Rang und Vermögen. 3 Jahre lang haust der inzwischen 37-Jährige mit seiner Frau und den 2 kränklichen Kindern in einer schäbigen Dachkammer. Danach wittert er Morgenluft. Eine neue Macht ist im Erblühen und der Stehaufmann beschließt, ihr zu dienen. Nach dem Sturz Robespierres, unter dem sich die Reichen wegducken, ist plötzlich das Geld wieder da. Spekulanten, Schieber und die korrupte neue Regierung, das Direktorium, delektieren sich an schmierigen Geschäften. Fouché bietet dem Direktorium seine guten Kontakte an und wird prompt als Mittler zwischen Politik und Bankiers engagiert. Die neuen Herrscher erkennen schnell seine Begabung zur Rücksichtslosigkeit und Opportunismus. Ende 1799 wird er über Nacht zum Polizeiminister ernannt, zum Entsetzen der Pariser Bürger, die fürchten, dass mit dem einstigen Bluthund der Terror erneut Einzug hält. Fouché baut derweil blitzschnell einen gewaltigen Machtapparat aus Spitzeln, Spionen und Geheimagenten auf, der nicht nur das Volk, sondern auch Politiker und Generäle kontrolliert. So erfährt er es früh, als dem Direktorium das Ende droht, und holt zur Intrige aus. Mit anderen Verschwörern hilft er im November 1799 dem General Napoleon Bonaparte beim Staatsstreich. Napoleon wird erster Konsul und Alleinherrscher Frankreichs. Ihm ist sein unberechenbarer Polizeiminister jedoch baldige Geschichte, natürlich ganz anders und nicht zu verwechseln mit der von Oliver Twist. Denn in diesem Klassiker von Charles Dickens von 1838 geht es um einen weisen Jungen, der sich in London zur Zeit der industriellen Revolution einer Verbrecherbande anschließt, um so der Verelendung zu entkommen. Moment mal. Das muss sich auch Dickens gedacht haben, als ihm erstmalig ein Buch des Medienbarons Edward Lloyd in die Hände gefallen ist. Lloyd hat einen ganzen Geschäftszweig daraus gemacht, billige Kopien von Dickens Geschichten auf den Markt zu bringen. Aus Nicholas Nickleby wird Nicholas Nickleberry. Statt Barnaby Rudge verkauft Lloyd Barnaby Budge. Dreiste Plagiate. Dickens ist außer sich und zieht vor Gericht. Doch die Klage wird abgeschmettert. Keiner könne so dumm sein, die Plagiate mit den Originalen zu verwechseln. Dazu seien sie einfach zu schlecht geschrieben. Wohl aber sind damals viele Menschen arm genug, um die Fälschungen zu kaufen. Bei einem Preis von nur einem Penny sind sie viel günstiger als die Originale und verkaufen sich zu ihrer Zeit sogar besser. Also siegte Quantität über Qualität? Nicht ganz. Twist ist heute Weltliteratur. Twist ist vergessen. Sie hörten Die Geburt des Krieges. Wie die Gewalt in die Welt kam. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.